Telekom Fernsprecher Bücklerstraße 34 an Radio Apuri. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein blaues Fahrrad der Firma Stevens. Das vorne und hinten jeweils einen großen Korb aufweist, wobei in dem vorderen Korb ein zusammengeknülltes Papiertaschentuch entsorgt wurde. Ansonsten gehört zur Ausrüstung der unmittelbaren Umgebung ein Hinweisschild, eine Art Schiefertafel mit Kreide beschrieben, des Restaurants Markthalle, dort das Tagesmenü vom 2.10. aufgeführt. Dort gibt es unter anderem Kürbiscremesuppe, Kartoffel, Spinatroulade mit Waldpilzfüllung und Tomatenrahmen und außerdem gebackenen Leberkäse mit Setzei, Bratkartoffeln und Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Dazu gibt es dann noch einen separaten Dessert. Ja, ansonsten hier außer einem Hundekothaufen keine besonderen Vorkommnisse. Aber